Mir ist, als ob ich längst gestorben bin. Alfred C. Aus dem Leben eines Getreidehändlers. Hörspiel von Hermann Bohlen. Und eins, und zwei, und drei. Meine Damen und Herren, in Norddeutschland lebte einmal ein großer, blonder Getreidehändler. Und sieben und acht. Dank guter Anlagen und regelmäßiger Freiübungen wurde er steinalt und konnte bis zwei Tage vor seinem Tod noch klar denken und genau rechnen. Dann sagte er, ich mag nicht mehr, stellte die Freiübung ein und starb. Vorher hat er sich eine ganze Menge zusammengerechnet. Davon wollen wir heute berichten. Ja, der Handel schläft noch. Aber Alfred ist... Der Mann hieß Alfred, Alfred C., C. wie Cäsar. Mehr soll nicht verraten werden. Alfred wollte immer bescheiden zurückstehen und ein ungenannter hanseatischer Kaufmann bleiben. Und drei und vier und es ist noch früh am Tag. Die Welt schläft noch. Dann pass mal auf, Weizenbrüder. Währenddessen pumpt Alfred C. sich in einer Ecke seines eiskalten Schlafzimmers aus der Bauchlage in den Liegestütz hoch. Seine Arme sind lang, dünn, unbehaart und überzogen von ledriger Haut. Acht und neun. Wir sind bei Nummer 10 von insgesamt 15 Liegestützen in horizontaler Lage. Gleich wird er seine Füße auf einen Hocker auflegen und unter diesen erschwerten Bedingungen weitere 5-mal seinen drahtigen Körper in die Höhe pressen. Jetzt wollen wir mal die Schweinepreise ein bisschen in die Höhe treiben. Und eins, zwei, drei. Was ihn dabei antreibt, ist die Vorstellung eines kleinen Vorsprungs, den er sich vor Tagesanbruch in der westeuropäischen Getreidehandelswelt mit ein paar Liegestützen erwirtschaftet. Dafür reicht der Platz am Fußende des großen Ehebetts aus den 30er Jahren. So, was kommt jetzt? Alvine, Alfreds Frau, steht unterdessen in einer Ecke am Fenster, verborgen in einer schlichten 30 cm hohen Urne aus essbarer Maisstärke. So geht das. Von dem ganzen Geld, das Alfred C. zusammengerechnet hat, wollte er selbst gar nichts haben. Nicht einmal für seine Kinder. Die werden bloß krank davon, meinte er, und enterbte sie. Nur 10.000 Mark ließ er sich und der Familie ausbezahlen pro Monat. Die restlichen 300 Millionen schenkte er der Allgemeinheit. Der Getreidehändler wurde Stifter. 19. Das hat seine Kinder natürlich hart gemacht. Aber einvernehmen ungetrübt, behauptet er am Ende seines Lebens. So. Das soll heißen, jetzt klappt besser. Alle verstehen sich mit allen sehr gut. Er mag die Wahrheit gesagt haben. Oder auch nicht. In dieser Wäsche wollen wir nicht wühlen. Die Allgemeinheit jedenfalls, die das Geld in Form einer Stiftung geerbt hat, hat zugegriffen. Einvernehmen ungedrückt. Über Jahrzehnte hat sie mit dem Geld Brücken gebaut, Naturparks errichtet, Völker verständigt, Violinisten stimuliert, Autoren ermuntert, bis es irgendwann losging, dass das Angebot nicht mehr nur Freunde fand. Mäkeleien setzten ein, es gab Zurückweisungen. Ja, die Leute, die so etwas taten, vermehrten sich im Laufe der Zeit, wurden prominenter. Und sie suchten sich spektakulärere Momente, in denen sie den Kracher losließen, gerne am Morgen der Preisverleihung. Das Stiftungsgeld fing an, sich zu stauen. Auf den Konten entstand eine Hitze von den sich reibenden Geldmengen, die mit Hilfe eines gewieften Anlagemanagers aus Stuttgart sich immer kritischer vermehrten, nach Abfluss suchten und nicht fanden. Brenzlige Situation. Da wandten sich die Verwalter der Stiftung hilfesuchend an Zauberer. Sie sollten den Frieden wiederherstellen und für einen reibungslosen Geldabfluss sorgen. Solche Zauberer wurden auch gefunden. Und zwar kamen sie von der historischen Fakultät. Zauberer, Zauberer! Folgerichtig schrieben sie einen Historikerbericht. Darin wird beim Stifter völkisches Denken festgestellt und vaterländische Gesinnung. Außerdem wird etwas Nazikacke aufgedeckt, plus einmal Löschkalk. Diese Dinge werden in dem Bericht kräftig erhitzt, zu einer Art Paste verarbeitet, großflächig verstrichen, mit Fußnoten ausgetrocknet und schließlich beschworen und gebannt. Und jetzt die Hampelmänner. Nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Es kehrte Ruhe ein. Das Geld floss wieder ab. Die Preise konnten wieder verteilt werden. Oh, ich hatte gar nicht gedacht, dass es so viel Spaß machen kann. Bloß nicht lange, da ging es wieder von vorn los. Und bis zum heutigen Tag ist das so geblieben. Immer wieder gibt es Stunk um Alfred, während der längst in seiner Maisschale vergammelt ist. Heidi Witzka, Herr Kapitän. Als ich prüfen wollte, ob Alfred C. auch fürs Radio taugt, stieß ich unweigerlich auf die von ihm gegründete Stiftung und dort auf folgende Situation. Alfred C. wird von seinen liebenswürdigen Sachwaltern überall groß abgebildet und gebührend genannt. Seine Büste steht herum, seine Totenmaske. Und bei jeder Preisverleihung wird ihm gedankt und mit gesenktem Haupt plus leicht zuckender Augenbraue vom schwierigen Erbe gesprochen, von einer gewissen Ambivalenz der Stifterpersönlichkeit. Also man verschweigt nicht die Herkunft des Geldes, man nennt Alfred C. beim Namen. Der aufmerksame Beobachter dieser Stiftung und ihres Geldhaufens wird dennoch vor dem Haus stehen mit dem Gefühl, dass da drin irgendwas nicht stimmt. Wieso kommt der Stifter nicht zu Wort? Der hat doch früher geredet, der hat sogar publiziert. Unsere Schnucken, Heidehonig, die Birkenfrage. Diese Aufsätze stammen von ihm. Wieso hört man seine Stimme nicht? Wieso nirgends ein Motto aus seiner Feder, eine Rede, ein Aperçu? Die große Politik hat ihn noch zu Lebzeiten gefeiert. Der Bürgermeister hat ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen. Sein Tod war ein Staatsbegräbnis. Und so ging ich noch einmal in die Stiftung. Nachts. Wurde wieder sehr freundlich empfangen. Und sah mir noch einmal alles genau an. Unverändert stand der Stifter im Vestibül. Überlebensgroß, würdig, feierlich. Nun trat ich einmal ganz nahe an ihn heran. Noch näher, bis ich in den leicht geöffneten Mund sah. Da erblickte ich das Geheimnis. Sie hatten ihm die Zunge festgenäht. Richtig fester Zwirn, mehrere Stiche, durch die Zunge durch. So eine Gemeinheit. Das trenne ich auf, dachte ich. Das ist doch Quälerei. Ich nahm ein kleines Schweizer Offiziersmesser, klappte die kleine Schere raus, salutierte und schnipp, schnipp, schnapp löste ich ihm die Zunge. Doch noch ein kleiner Klaps. So, Alfred, jetzt Quatsch. Ja. Was immer du willst. Keine Limits, mein Junge. Schnack. Ja. Hm. Schnack. Hm. Ah. Na komm schon. Hm. Schluck Wasser. Ah. Moment. Ja. Na komm schon. Los. Ah. Du kannst es. Ha. Los! Wichte! Jawohl! Schon besser. Ja. Halt! Nee. Ha. Ja. Hab ich de. Ja. Hab ich de. Hab ich de. Schlagen unser kostbares Birkwild. Schön. Punkt. Gleich ein Meisterwerk. Kapitän und Mannschaft machten einen hervorragenden Eindruck. Punkt. Alfred fing unmittelbar an zu sprechen. Der... Er hatte es nicht verlernt. War überall... Heidehonig. Bitte? Nee, freundlich. Prima. Und hintereinander weg. Zur geordneten Heidepflege gehören Heidschnucken. Super. Heidehonig. Ist ebenso gesund so. Wie schmackhaft. Ja. Punkt. Schnucken und Fauna sollten nicht gestört werden. Ja. Sie sind ja ein richtiger Radiomann. Ja. Schon vor der Schulzeit unternahm mein Vater Wanderungen mit mir in die nähere Umgebung. Ich wurde von ihm auf alles Wesentliche aufmerksam gemacht. Bäume, Sträucher und Tiere in der Natur, Boote, Schiffe und Dampfer auf der Elbe. Von so flüssiger Rede können Schlaganfallpatienten nur träumen. Punkt. Aber wo war meine Elsässerin geblieben? Bitte? Meine Elsässerin. Ja. Aha. Das könnte eine von seinen Leichen im Keller sein. Ich war begeisterter Turner und mehrere Jahre Vorturner. Noch heute veranschlage ich für Leibesübungen täglich Minuten 20. Das sind Liegestütze 15, Klappmesser 20, Kniebeugen 25, 28 mal Hampelmann, 3 Minuten Kerze und am Ende Rolle rückwärts. Herrlich. Ja. Am Wochenende aber empfiehlt sich das Wandern. Aha. Bei ausreichender Übung setzt sich dann früher oder später kaufmännischer Erfolg ein, welcher abhängig ist von Weitblick, Wendigkeit, Zuverlässigkeit, Nerven und einer guten Portion Sott. Sott? Sott. Jawohl. Kaum hatte ich Alfred C. die Zunge gelöst, unsere Schnuckenschäfer bemühen dankte er mir die kleine Operation, indem er unmittelbar anfing, Fragmente seiner Lebenserinnerungen auszuspucken. Viele Lämmer, viel Fleisch, viel Wolle, hohe Preise. Mir war klar. Punkt. Das ist mein Mann. Zum Frühstück 1-2 Tassen leichten Kräutertees, 2 Scheiben Schwarzbrot, davon die eine mit Kräuterquark, die andere mit Butter. Okay, nehmen Sie... Während der Einnahme des Tees, Studium der Lokalpresse und der FAZ. Wenn Sie mitwollen? Nein, selbstverständlich. Ich gut! Jawohl, Chef. Spannen Sie an, wir fahren gleich in die Firma. Jawohl. Dann wollen wir den Rappen mal ein bisschen vorblühen, die Schleuder. Nanu, hier kann man ja durchgucken. Wo sind die Fräulein? Kurz, Sie wissen, dass ich nicht Auto fahre ohne Möglichkeit zum Diktat. Was denn? Ist denn immer noch kein Fräulein da? Weiß ich auch nicht. Bis die Fräuleins da sind, noch dies. Alfred C. hat es im Laufe seines Lebens zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Das zeigt sich allein an den Geschichten, die über ihn im Umlauf waren und durch die man schon als Kind, wie etwa der Erzähler, von ihm hörte. Geschichten vom Millionär waren das. Vom Millionär, der die Heide liebt und Wochenende für Wochenende den Müll auf den Spazierwegen mit seinem Handstock aufpiekt. Optiker wurde er plattdeutsch genannt. Aufpieker. Und ab geht die Post. Sind Sie bereit? Ja. Also, meine Ausbildung im Handel begann in einer Zeit, als die Menschen zufrieden waren und allgemeiner Wohlstand herrschte. Mhm. Punkt. Es war die Zeit Kaiser Wilhelms, die glücklichste, die ich je erlebte. Nie wieder waren Mensch und Tier so ausgeglichen. Nie wieder stand das Korn so gerade auf dem Halm, so ehrlich, so gut. Punkt. Habe ich. Sehr gut, Fräulein Meier. Die Menschen hatten kaum hatte ich angefangen, mich für Alfred C. zu begeistern, stellte ich fest, dass ich mir den Mann mit jemandem teilen musste. Komma. Die Geburtenrate schoss in den Himmel, die Sonne lachte, alle Wesen waren fleißig. Punkt. Gut. Was denn? Die fahren heute aber in beschwingten Stil. Jawohl. Na ja, ist egal. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Die Wesen waren fleißig. Jede Pflaume wurde eingekocht, so sie nicht im subitanten Verzehr, Verwendung... Pfand. Sehr gut. Weiter geht's. Platz da. Meine Frau war ein Gottesgeschenk. Sie hieß Alvine. War zuverlässig, kerngesund, mopsfidel, tüchtig, sparsam, liebenswert und ein wunderbarer Kerl. Durchgehirscht. In voller Bereitschaft schenkte sie mir 6 gesunde Kinder. Über den Übermut meines ersten... Moment. Das Kapitel, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben, sollten Sie ausführlicher gestalten, bevor wir zu den Kindern kommen. Danke für die Anregung, Fräulein Meier. Mensch, ist das ein Luckelpinne. Das geht aber leicht schief, Dörte, wenn Sie den Mann so kleinkariert dazwischen quatschen. Meine Sache, oder? Gut. Was verstehen Sie schon von alten Männern? Naja... Alfred C. ist 95 Jahre alt und hat eine taube Stelle an seiner rechten Zehe entdeckt. Es könnte sein, dass ich sterbe, denkt der rüstige alte Mann. Schnell, ich muss meine Memoiren schreiben, das bin ich der Nachwelt schuldig. Mir ist, als ob ich längst gestorben bin. Gas geben, Mutti, Gas! Es ist immer ein Privileg, mit junger, frischer Jugend zusammenzuarbeiten, Fräulein Meier. Das wiegt die finanziellen Einbußen auf, die solch eine Zusammenarbeit in der Regel bedeutet. Hm, bitte? Punkt. Die Studentin Dörte Meier wird Alfred C. vom Fachbereich Geschichte kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie haben Sie Ihre Frau eigentlich kennengelernt? Man erwartet sich von den Erinnerungen des Kaufmanns einen aufschlussreichen Beitrag zur lokalen Wirtschaftsgeschichte. War im Jahre 1920. Dass ich bei einem Kameraden ein Fräulein kennenlernte. Außerdem sieht der Dekan hier die Möglichkeit, sich für den von der Stiftung Alfred C. empfangenen Johann Wolfgang-Preis zu revanchieren. Für die Mommsen-Hattmer-Medaille, das weiße Tacitusband und diverse Spenden, die sich für Alfred C. mit den postwendend empfangenen Dr. Hüten H.C. längst amortisiert hatten. Mit ihrem heiteren Wesen machte sie ganz starken Eindruck auf mich. Sie hieß Wanke Alvine. Alvine. Wenig später trafen wir uns zu einer Wanderung an einem entfernten, schönen See. Fräulein Wanke hatte freundlicherweise Butterbrote mitgebracht. Auf diese Weise konnten wir die Landschaft doppelt genießen. Ja. Du Schnarchlappen, falsche Richtung. Wenig später erfolgte dann die Verlobung. So plötzlich? Die nun. Getrödelt wurde damals nicht. Okay. Die Bürozeit im Verlobungsjahr stellte ich von 8.30 Uhr bis 17 Uhr um. Abgesehen von notwendigen Geschäftsreisen. Thema Liebe aber erst abschließen. Das zieht sich durch mein ganzes Leben, Fräulein Meier. Fräulein Meier. Alfred C. hat da jemanden zur Seite gestellt bekommen, der ganz nach seinem Geschmack Sie dürfen. Üppig, mit blonden Haaren, blauen Augen und guten Manieren ausgestattet. Ich war also jeden Abend ab 17.30 Uhr zum gemeinsamen Ausgang bereit. Punkt. Gut. Was denn? Die Ampel eben war doch rot. Ja. Grummel, ja. Die Sommerabende, weiter geht's, Fräulein Meier. Ja. Die Sommerabende also verbrachten wir in dem Paddelboot meiner Zukünftigen. Meist lauschten wir der abendlichen Musik am Ufer und genossen unsere mitgebrachten Butterbrote. Es war ein beglückendes Jahr voller Freude und kalter Verpflegung. Am 22. April 22 nahmen wir Kurs aufs Standesamt. 22. April. Am Nachmittag erfolgte die kirchliche Trauung, am Abend die festliche Hochzeitsfeier. Alles verlief sehr harmonisch, ohne Missfall. Nach dem Essen fesselte meine liebe Frau die Gäste und sang etliche Lieder höchster Vollendung, darunter Goethes Minjung. Kennen Sie das? Minjung? Was ist der Minjung? Er meint Mignon. Ach so. Also das ganze Ding fängt an, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen und so weiter und so weiter. Und endet dann Moment. Ungefähr mit den Worten, und sucht das Maultier neben seinen Weg. Und sucht das Maultier neben seinen Weg. Und sucht das Maultier im neben seinen Weg. Moment. Sucht das Maultier im Nebel seinen Weg. Moment. Was machen Sie denn da mit dem Anspitzer, Fräulein Meier? Wieso? Geht ja wohl nicht an, dass Sie nur Gerät präparieren. Ach so, ich... Bei Antritt ist das vorher zu Hause erledigt. Verstanden? Werde ich nächstes Mal... Ja. Also weiter. Wir kamen... was sagten Sie? Aus welchem Raum stammen Sie? Soltau, Lüneburg. Sie, eine echte Niederdeutsche. Das ist natürlich neues Heideblut in der Firma. Das ist sehr schön. Machen wir die Spur frei, aber los, ein bisschen schnell. Auch Teil des niederdeutschen Raumes von Französisch Flandern bis zum Baltikum. Ich begreife mich ehrlich gesagt einfach so als Mensch und finde... Man nicht so bescheid, Fräulein Meier. Dass man unter allen Menschenrassen der Erde allein bei uns Niederdeutschen noch zahlreich den schlichten Typus mit wenig hervortretenden Lippen antrifft, das darf auch heute noch als Zeichen gelten. Auch ihn. Das ist doch Rassismus. Das ist aber ein rechtsstarkes Wort, Fräulein Meier. Wieso? Bitte im Umgang mit solchen Bezeichnungen vorsichtig. Ich sage ja auch nicht, dass Sie... Sie... Weiter. Unsere Hochzeitsreise führte über Bad Nauheim, Frankfurt am Main, Darmstadt, Bensheim, Heppenheim, Weinheim, und Heidelberg nach Neckargemünd. Meine Damen und Herren, Alfred C. ist kein Schreiber. Alfred C. ist Diktierer. Und das ist Teil seines Geheimnisses. Bogen wie am Äpfenbach und Asbach. Dass er immer einen klaren Kopf hatte, einfache Gedanken darin und in praktisch jeder Situation eine Stenotypistin zur Hand. Nach Schaffhausen, wo meine Frau die Turngeräte im Garten des Hotels mit besonderer Freude genoss. Punkt. So, und nun, was gibt's denn da zu lachen? Was? Ich... Punkt. Habe ich. So. Nun aber in Baden-Baden... Seine Lebenserfahrung ist von einer geradezu extremistischen Spannweite. Vom Spalierstehen beim Hafenbesuch Kaiser Wilhelms bis zur Verwendung eines Personal Computer im wiedervereinigten Deutschland. Gewann? Sogleich wollte sie neu setzen, da griff ich ihre Hand und sprach, wir wollen das Schicksal nicht reizen. Meine Gattin stimmte zu. Mhm. 10 Monate nach unserer Hochzeitsreise geschah es. Am Morgen des 16. Februar 1923 besuchte ich meine Frau im Krankenhaus und fand sie in Gesellschaft eines kleinen Buben. Der Junge machte in seiner ungewöhnlichen Munterkeit ganz große Freude. Wir nannten ihn Alfred. Super. Eines Tages bei der Hausarbeit stellte meine Schwägerin nun eine Waschschüssel mit kochendem Wasser vom Herd auf den Fußboden. Der Zweijährige setzte sich in die Waschschüssel. Oh nein. Er verbrühte an einem Fünftel seines Körpers und wurde ins Bett gelegt. Ich wurde benachrichtigt. Der Arzt sagte, nur der Herrgott kann noch helfen. Nach einer Stunde schloss mein kleiner Alfred in völliger Ruhe die Augen. Rechts ran! Das ist ja schrecklich. Das Leben mit meiner Frau aus dem Raum Plönbüttel war für mich eine Bereicherung und ungetrübte Freude. Seine Frau ist vor knapp 2 Jahren gestorben. Nach 65 Jahren großer Liebe und 63-jähriger glücklicher Ehe lasten der Verlust und die Vereinsamung natürlich doppelt auf mir. 1,5 Jahre nach dem Tod dieses Kameraden lag ein Entschluss also nahe. Ich denke, dass wir uns ein anderes Wort für Kamerad überlegen sollten. Sie sollen mir die Inspiration stärken und mit flüssigen Formulierungen aushelfen, Fräulein Meier. Gerne. Sie sind jetzt wie alt, wenn ich fragen darf? Das soll ich Sie gerade fragen. Ich, Jahrgang 1894, also 95 Jahre alt. 27. Da sind Sie ja auch schon etwas erfahren. Bitte? Ich meine so als Studentin. Hm? Gut. Ja. Weiter geht's. Schön. Letzte Woche fragte ich bei einer der Stiftung nahestehenden Elsässerin an, ob sie für die Ehe mit mir bereit stünde. Sie gehen aber ran. Europäisch, nicht wahr? Hm? Auf europäischer Ebene. Schreiben Sie uns. Vermählung des hansisch-deutschen mit dem elsässisch-alemannischen Raume. Die Elsässerin. Punkt. Ich verstehe das da nicht. Da ist sie wieder. Das Verständnis kommt bei Ihnen gewiss hinterhergetrabt. Sie haben ausgezeichnete Anlagen. Geben Sie mir mal Ihre Hand, Fräulein Meier. Da geben Sie mir ja schon her, das Patientchen. Grenzen. Ja? Sehen Sie hier. Diese Linien, das sind Grenzen, sind ja Narben der Geschichte, nicht wahr? Ich habe 2 Weltkriege mitgemacht. Mhm. Die sind zu überwinden, diese furchtbaren Grenzen. Ja. Gerade hier, da, auf engstem europäischen Raume. Die sind durchlässiger zu machen in alle Richtungen. Da, da und dahin. Also Vorsicht. Besonders die menschenfeindlich unnatürliche Grenze zum Elsass. Hier. Oh. Und vielleicht ist mir ein bisschen was davon gelungen, wenn ein Getreidekorn auf mein Geheiß die Grenze wechselte. Denn das Getreidekorn spricht. Es spricht die Wahrheit. Und es ist ganz einerlei, ob es Französisch oder Deutsch spricht. Es parliert einfach. Und das ist unsere Aufgabe als Getreidehändler, mit dem Sprechen anzufangen. Hier und da. Und Aua, da und die Wahrheit zu sagen, schließlich die Grenzen aufzudrücken. Hören Sie auf. Da, da. Mm. Auf, bis der großräumige Austausch von Gütern, Arbeit und Dienstleistung, Fluss und Kapital Fahren verloren. Die Elsässerin. Richtig. Sitte und Anstand geboten, dass ich mich zunächst brieflich an ihre Frau Mutter wandte. Das und, heißt... Wie war Ihre Reaktion? Na, etwas Glück erhalte ich bei der Preisverleihung heute Nachmittag von ihr persönlichen Bescheid. Ritt. Gut, anhalten! Jawohl! Absetzen, Fräulein Dörte. Ab was? Aussteigen. Ach so. Sprung auf, manchmal. Ja, ja. So, ja. Gut! Ja! Vollius, unauffällig! Gut gemacht. Wir gehen die restlichen 2000 Meter zu Fuß. Ich muss wissen, ob Sie Schritt halten können, wenn wir heute Nachmittag in die Heide fahren. Machen Sie sich keine Sorgen. Sonst müssen bewährte Kräfte mich begleiten. Ja. Beim Anblick einer Herde Heidschnucken kommen wir auf die besten Ideen. Da nützt es wenig, wenn ich erst zuwarten muss, bis sie aufgeschlossen haben und in Rufweite sind. Oh, nicht so schnell. Kompliment, Frau Dörth. Sie laufen wie ein Trompeterpferd. Was ist das? Was? Das. Das ist eine leere Packung Benzins. Sag. Tut mir leid, ich habe keinen. Kurt! Was denn? Ich muss abticken. Was? Ich muss abticken! Stock! Hier im Auto ist er nicht. Was? Das geht denn. Holen Sie mal aus dem Kofferraum den Teleskopstock. Hier befindet sich eine Ringsalami, zwei Scheiben Toastbrot, Speck, ein vollständiges britisches Frühstück. Herrliche Schweinefutter, Frau der Meier. Gehen Sie mal. Schade, dass wir keinen Schweineeimer mehr haben. So. So. So. Da. Ja. Schon vor der Schulzeit unternahm mein Vater Wanderungen mit mir in die nähere Umgebung. Ich wurde... Das habe ich schon. Was noch fehlt, ist... Der Erste Weltkrieg. 4,5 Jahre. Dann 4 Jahre der grausamen Geldentwertung. Dann der Zweite Weltkrieg. Und vorher die nationalsozialistische Regierung ab 1933. Ergebnis, Engländer. Genau. Verwirkt die Chance auf ein im Guten von uns geeintes Europa. Wie, was meinen Sie denn damit? Ohne Druck raumfremder Großmächte. Haben Sie das? Moment. Ich war übrigens im Widerstand, wussten Sie das? Was meinen Sie mit geeintes Europa? Ich war einer der ersten Europäer. Hier oben. Ach. Taterin. Ein einiges Europa. Unter deutscher Führung aber? Selbstverständlich. Deswegen saß ich doch im Europakreis. Da saßen alle zusammen. Hier Hermann Josef Abs von der Deutschen Bank, da Ernst Rudolf Fischer, IG Farben, Philipp Reetzma und neben ihm ich. Alles verwirkt. Jammer, schade. Sie waren Teil des Widerstands? Gegen? Selbstverständlich. Ich war doch Europäer. Erzählen Sie. Vorsicht, das... Kraft, Roschke. Kurt! Pass auf, du! Kurt! Herr Gott nochmal. Jetzt nochmal, Sie waren Teil des Widerstands gegen Adolf Hitler. Selbstverständlich. Erzählen Sie, wir bringen das hinterher in die richtige Reihenfolge. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich war dabei. Das wussten die wenigsten. Welche Gruppe? Ja, welche Gruppe? Ich posaune sowas nicht groß raus. Nicht auffallen ist das Motto des hansischen Kaufmanns. Weiße Rose, in Stauffenberg oder Bonhoeffer. Ja, ja, so in der Gegend. Nickisch. Nicht Nickisch, Nikisch. Es gab einen Nationalbolschewisten Nikisch. Meinen Sie den? Also vorsichtig mit solchen Etikettierungen. Sie müssen sich vorstellen, unter uns gab es Kämpfer, die konnten mit einem Schwertschlag dem Freunde die Augenbrauen kürzen, konnten die. Ja? Schreiben Sie. Solche sicheren Hände können das Zepter der Welt wohl führen. Punkt. Sie haben die Weltherrschaft... Da bin ich ein sehr hohes persönliches Risiko eingegangen. Radikal. Ich habe eine Schrift gegen Hitler finanziert. Tatsächlich. Folge, ein Jahr Gestapo-Einzelhaft. Haben Sie das? Ja, gut. Entsetzlich. Das habe ich auch gelesen. Nur wurde der Grund für die Inhaftierung angegeben mit Devisenvergehen. Ist das noch eine andere Geschichte? Reuelpropaganda. Die Gründe lagen ja ganz woanders. Aber meine Liebe, ich sehe gerade, in 3 Minuten beginnt der Handel. Ich muss ins Kontor. Wir sehen uns zum Mittagessen in der Kantine. Halten Sie die Stifte spitz. Sehr witzig. So ja. Bohnen? Lebhaft. Schrot? Lässt nach. Öl? Unterstützt. Braugerste? Schwächer. Weizen? Unverändert gefragt. Luzerne? Das ist Fiskusrevier. Im Sinkflug. Selbst die alterntige Ware. Kopf hoch. Raps? Hintere Kontrakte leichter, ansonsten wie gehabt. Die Indikatoren? Unverändert lang. Prima. Der Fleischmarkt? Ferkel? Behauptet. Schweine? Unter Druck. Bemerkenswerte Konstellation. Bitte erinnern Sie mich. Ferkel behauptet, Schweine unter Druck. Schnucke? Stabilisiert. Sogar leicht steigend. Notieren Sie für den Schnuckenbrief. Die Talfahrt der Schnuckenpreise scheint ein Ende gefunden zu haben. Punkt. Angesichts hoher Lagerbestände werden die Bäume kurzfristig nicht in den Himmel wachsen. Komma. Aber gute Wetterprognosen können endlich das lang ersehnte Grillwetter bescheren und die Fleischtheken in den Märkten wieder zum Treffpunkt der Familie machen. Punkt. Geflügel. Griffige Beinchen vor geschmacksintensiven Flügeln. Brust läuft noch schleppend. Gesamttendenz. Finden Sie das komisch? Entschuldigen Sie, bitte. Was steht sonst auf dem Programm? 9 Uhr Soja-Konferenz. 10.30 Uhr Tapioca. Mhm. 11 Uhr treffen wir die Brasilen. Ja. Um 15 Uhr Verleihung des Karl der Großen Preises im Saal August der Starke. Mhm. 16 Uhr Abfahrt zur Inspektion. Mhm. Mittag. Schnucke süß-sauer mit Pesseltoffen, untere dicke Schicht Kraut. Wunderbar. Was halten Sie von Pesselten, Fiskus? War nicht knapp. Hm? Und doch weiß jeder, dass es sich um Petersilienkartoffeln dreht. Zählen Sie mit, Eduard. Peter, zählen Sie mit. Peter, Sie, Kartoffeln. 7, 8. 8. Fiskus, das Verhältnis. Pisseltoffen sind 50% von Petersilienkartoffeln, Pisselten 37,5. Pissel, das ist doch schon ein ganz anderer Schnack. Rohrpost, bringen Sie dieses Wort sofort in Umlauf. Kantinenpersonal nicht vergessen. Ob er sich über die Jahrzehnte so gründlich selbst was vorgelogen hat. Zum Beispiel mit seinem Widerstand. Da waren Sie schon, ja? Einmal Hammel, bitte. Das ist kein Hammel. Hier gibt es nur echt Schnuck. Guten Appetit. Danke. Da sind Sie aber ganz schön rangegangen. Und für Sie? Nee, er selbst kam drauf. Er tischte das auf. Ach, für Sie? Was haben Sie denn ohne Fleisch? Heute Schnucketag. Ach so. Es gibt Schnuck, süß-sauer mit Persilten und eine dicke Schicht Kraut. Aha. Dann eine als fürsorglicher Unternehmer unterhält Alfred C. eine gepflegte Betriebskantine. Im Kampf um einen für den Schnuckenschäfer vorteilhaften Marktpreis für das Kilo Schnuckenfleisch kommt der Kantine außerdem eine Zusatzfunktion zu. Einmal Schnuckenbraten die Woche für 400 Mitarbeiter, da ist eine kräftige Marktbewegung garantiert bei dem kleinen Segment. Die Mitnahme von Butterbroten in den Betrieb ist bei Strafe verboten. Kontrollen darüber erfolgen durch die Butterbrotexpertin Alvine, die auch noch in anderer Mission durch den Betrieb geistert und dabei eine dunkle Spur hinterlässt. Alfred, wie mit Spahn. Als Madame Klick-Klick spürt sie brennendes Licht auf. Wo kein Mensch zu sehen ist, richtig sparen, schaltet sie unbarmherzig ab, auch auf den Toiletten. Wer sich dort zu lange unsichtbar aufhält, hat Pech gehabt. Du, ich kriege auch noch. 20. Juni 1953, DPA. Anlässlich der Verleihung des Schillerpreises bezog gestern der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber Quartier im Gästehaus der Stiftung Alfred C. Beim Festakt am morgigen Sonntag wird er den in unbekannter Höhe dotierten Preis Friedrich von Schiller entgegennehmen. Unser Bild zeigt Mäzen Alfred C. beim feierlichen Händedruck mit Buber im Garten des Gästehauses. Da ist er ja. Herr Alfred C. Ja. War das nun ein teurer Händedruck oder ein preiswerter? Hier wurde nichts gekauft oder verkauft. Hier wurde sich verneigt vor dem weltweit anerkannten jüdischen Philosophen. Und? Wie fühlte sich die Hand an? Wieso? Kommen Sie. Wir sind unter uns. Schnacken Sie mal ein bisschen. Nun also. Die Begegnung mit Herrn Buber war höchst eindrucksvoll. Und ich erinnere mich noch genau seiner Worte in unserem Gespräch dort drüben auf der Terrasse. Herr Alfred C., sagte er, die Unterbringung in Ihrem Gästehaus ist über die Maßen. Aha. Was wollen Sie denn? Passen Sie auf. Ich werde sie gleich wieder festnähen. Oh. Hier ist das Garn. Moment, Moment. Hier ist die Nadel. Was? Jetzt wollen Sie abhauen, ne? Was sollen Sie denn wissen? Kommen Sie. Kurt! Torfkopf. Ich habe keine Lust mehr. Die Höhe des Preisgeldes? Ja. Das erinnere ich nicht mehr. Oder wieder einmal. Löschkalk. Löschkalk. Löschkalk, ein Baustoff, der auch zum Abdecken von Massengräbern verwendet wurde, eine Partie Löschkalk genau, war von Historikern in den Büchern des Konzerns festgestellt worden. Geliefert an das Ghetto Lodge 1942. Nach Bekanntwerden dieses Geschäfts wurde Löschkalk in kürzester Zeit die schärfste Waffe von Kritikern der alfredseischen Umtriebe. Die starke Wirkung des Wortes erkannten auch spätere Stipendiaten. War einer von ihnen knapp bei Kasse, so ging er in die Stiftung, stellte sich in die Halle und rief laut: Löschkalk! Löschkalk! Löschkalk! Schnell rannte jemand herbei und stopfte dem Störenfried mit ein 200ern das Maul. Wie fühlt es sich also 1953 an, diese Hand zu drücken? Wenige Jahre, nachdem ihre Volksgenossen sie am liebsten noch lebend mit Löschkalk abgedeckt hätten. Ich habe so viele Hände gedrückt, als dass ich mich nun noch im Einzelnen... Ah, verstehe. Schluck Wasser? Dankeschön. Was gab's zu essen beim Festbankett? Heidschnuckenbraten mit Pfifferlingen und Rotkohl. Das erinnern Sie, ja? Ja. Das tun Sie, was? Mhm. Weiter? Kommen Sie, geben Sie mir Ihre Hand. Ach, sehr ekelhaft. Ich helfe Ihnen. Ach. Sagen Sie, hatte Buber auch nur die leiseste Ahnung, wo überall Sie schon... Das erinnere ich nicht mehr. Ich meine, an Ihren Händen klebten ja nicht nur Futtermittel. Sojaschrot zum Beispiel. Na und? An der rechten fand sich ja darüber hinaus auch noch ein Touch of Goebbels. Spurenelemente Himmlers, reichlich Rudolf Hess und taufrischer Duft diverser SSler, den Sie nach 1945 in Ihrer Firma Arbeit und Schutz boten. Schluss! Ich vernachlässige hier in sträflicher Weise meine Ältestere. Diese Zeit hätten wir längst telefoniert. So. Außerdem muss ich jetzt langsam mal ins Kontor. Mahlzeit. So langsam vervollständigte sich das Bild der Schwierigkeiten, die Alfred C. einer zeitgenössischen Stiftung bereitete. Heikle Baustoffe, ein Mäzen, dem die besten Ideen beim Anblick von zotteligen Tieren mit eingedrehten Hörnern kommen. Für die Selbstdarstellung einer Stiftung kein geringes Problem. Populär wurde indessen ein ganz anderes Bild des Getreidehändlers. Aufgenommen in seinem dritten Imperium, im Heideerholungspark. Millionär Alfred C. beim Optiken, Müllsammeln. In seiner Rechten der Wanderstock mit furchteinflößendem Nagel unten dran. Um ihn herum baumlose Heidelandschaft bis zum Horizont. Beliebt war auch das gleiche Motiv mit Alvine an meiner Seite, meiner Gattin. Mhm. Alvine im schlichten Waschkleid. Ach, ja. Schön, ja. Längere Fotoreportagen liefern dazu noch manche eindrucksvolle Impression von der Einkehr im Volkwardinger Hof. Buchweizentorte mit Preiselbeeren. Nee. Bitte ein Glas Tee und ein Stück Obstkuchen. Ach so. Mehr brauchen wir nicht. Für meine Frau und für mich. Was hat Ihre Frau dazu gesagt? Die war sauer, oder? Alfred. Wie mit Sporn. Alfred, wie mit Sporn. Ach so. Na, als er ihr gegangen wäre, wäre gar nicht eingekehrt. Hm. Ja. Ja, nee, wie mit Sporn. Alfred, was machst du denn da? Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Dr. C., verehrtes Kuratorium, ich habe nicht lange nach dem richtigen Wort suchen müssen, um meiner Freude über diesen Preis den richtigen Ausdruck zu geben. Na, wie sieht's aus, Holland? Ich bin platt. Ja, Ian Langtreber kontempliert, mein lieber Fritsche. Platt? Ja? Die Elsässerin, da ist sie wieder. Ah, ja, nun sind wir zum Schluss gekommen, dass was bleiben soll, wisst, wie es ist. Was? Das halte ich nämlich nicht für so eine gute Idee, Fritsche, weißt du? Wenn ich mir nur eure Rede däscht. Das ist politisch. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Das ist gar für den Außenstehenden keine Frage für dich, weißt du? Cheat ist das. Wegen deiner Art, was und Alfred C. hat einen Korb gekriegt. Aus der Vermählung des Hansisch-Deutschen mit dem elsässisch-alemannischen Raume wird nichts. Aber schon als junger Kerl. Wir kennen uns doch so lieber, wie du gern hast. Ich fasse an dein klar. Ich beschäftige mich mit den Dingen an der Peripherie. Kommst du mir besuchen heute? Nee. Werd dich schön blim-blim und dann bring ich den Fix drauf. Da kommst du heute am Montag in meine Chambre, machst aujourd'hui. Kommissar? Nee, das Kommissar. Das hatte ich mir anders vorgesehen mit dir. Mit dir? Aber auch, ja, der entschied ist das. Ja, der entschied ist das. Als so ein Theater. Dann bin ich mal wieder treu bis in den Dose. Wo ist mein Hans? Shit, komm. Es ist, meine Damen und Herren, der besondere Eigensinn. Alfredchen? Ja! Noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch, bester Herr Brunzel. Den Preis bedanken. Jetzt mal kurz hier rüber zur Presse. Ja. Und so, ja, bitte. Alles Gute für Sie, ja, und Ihre bezaubernde Gattin natürlich. Ja. Jetzt hält mich leider ein dringender Termin davon ab, ihr meine weitere Aufwartung zu machen. Ja, das ist aber schade, Herr Doktor, dass Sie schon gehen wollen. Bester ich hätte gerne noch ein Wörtchen mit Ihnen gewechselt. Gut. Jawohl. Aber vielleicht haben Sie noch so gut, viel Zeit, dass Sie noch... Gut, halten Sie die Maschine an, wir legen gleich ab. Ja, wird gemacht. Dann, auf Wiedersehen. Darf ich mich recht herzlich voll für Speed bedanken. Geflügel auf. Und full so Speed. Shit, in Zukunft ein Eis, Sir. Mann. Einer spontanen Eingebung folgend, setzt Alfred C. sich von der Preisverleihungsfeier ab und lässt sich zum Geflügelhof fahren. Das ist das Codewort für einen Besuch bei der jungen Dichterin Kirsten Huhn. Guten Butterbrot. Butterbrot kann ich immer sehen. Butterbrot. Kann ich nicht nur Butterbrot Sie essen. Sollten einen Preis bekommen. Was? Einen Preis für überdurchschnittliche Fahrleistung. Jawohl, Chef. Sie sind ein überragender Fahrer. Richtig. Ich werde Sie auszeichnen. Haben Sie verstanden? Ja, Chef. Dankeschön, ich war doch nicht viel. Hallo, mein Weizenkörnchen. Der Getreidehändler hat Glück. Die Dichterin ist zu Hause und öffnet ihm. Mit einem Glas Heidehonig und seinem entwaffnenden Hallo, mein Schnuckchen. Bringt Alfred C. sich wieder in Erinnerung. Sieh mal, dass ich dir mitgebracht habe. Echter Heidehonig. Darf ich mal kosten? Ja. Kleines Kätzchen. Leck das weg. Komm, kleines. Die beiden geraten mit jedem Löffelchen mehr ordentlich in Fahrt. Na, da ist ja mein kleiner Genitiv. Hier, das hier. Ein verrücktes Geflügel. Kleines Kätzchen, leck das weg. Meine Heidschnucke. Komm, mein kleines... Warte. Bzzz. Fliegen die kleinen Bienen in die Morgenblüten hinein. Bzzz. Werden am Abend gepflückt. Und die Sonne taucht hinein. Alfie, was ist denn Alfie? Was hast du denn? Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Alfred C. denkt plötzlich... Bitte was? Noch das Löffelchen ablenken. ...an seine Frau. Komm, da. Schnappt sich das Glas und verschwindet. So, Mutti. Das war's. Ja, nee, das gibt's ja vorne, nee. Heide ist Körperpflege ohne Wehrmacht. Punkt. Ah. Meine Definition. Super. Die habe ich mir ausgedacht. Ja. Schnupper, Schnupper. Herrlich. Die Luft ist hier gut. Ja, gefällt mir auch. Süß. Ich darf annehmen, dass Sie der Körperpflege die entsprechende Aufmerksamkeit schenken. Hm? Ja, würde ich sagen. Ja. Sie, Fräulein Meier. Wieso? Waschen oder was? Körperpflege. Das bedeutet in erster Linie, was ist das? Ach, Knüllpapier. Bewegung bedeutet das, nicht? Das pflegt den menschlichen Körper um ein Vielfaches gründlicher als Wasser oder Duft oder gar Duftunterdrückungsstoffe. Und Heide, sehen Sie, Hannes üblicher Schraubverschluss, das ist Körperpflege. Ja, etwas langsamer. Und Körperpflege mit Wehrmacht? Das ist vorbei. So, okay. Jetzt 1953, als ich die Führung in der Heide übernahm. Körperpflege ohne Wehrmacht. Ob nun der kleine Spaziergang am Sonntagnachmittag, die anständige Wanderung mit Einkehr oder Zigarettenstummel. Was? Zigarettenstummel. Ach so. Zünftiger Gewaltmarsch mit Rücktransport auf den Kutschwagen. Man kann was tun. Komma. Was Kleines, wenigstens. Ausrufezeichen. Aufschließen. Können wir etwas systematischer Ihre Beziehung zur Heide aufnehmen? Also, das fing an. Wie fing das an? Da muss ich mal drüber nachdenken. Warten Sie mal. Nicht, wir haben ja vorher schon mit dem Wanderfuhl da. Angefangen hat das bei Alfred C. in den Jahren kurz vor dem Ersten Weltkrieg, als er Mitglied des Wandervogels war und mit der Horde die Lande durchstreifte. Das Verhältnis wurde dann von Jahr zu Jahr inniger, bis zur Übernahme des vakanten Vorsitzes im Verein Erholungspark Heide 1953. Ja, klar. Verstehe, da hatten Sie plötzlich noch einen Klotz am Bein. Also würde ich das ja nur nicht nennen. Es war eine Ehre. Und die Heide brauchte mich. Wieso? Wer sie damals verteidigen wollte, der führte Krieg. Hm. Und sollte folglich gedient haben. Hm? Punkt. Bitte? Punkt, habe ich gesagt. Die Heide hier ist doch mehr oder weniger struppiges, unfruchtbares Land. Wer wollte die denn haben? Außer die Wehrmacht. Zur Körperpflege? Als Übungsgelände. Zum Glück reiste der Reichsmarschall Göring noch einmal höchstpersönlich zur Inspektion an. Begleitet von unserem damaligen Vereinsvorsitzenden nahm er den Totengrund in Augenschein. Da. Ja, ja. Anschließend erfolgte Einkehr im Gasthof Heidemuseum. Herr Reichsmarschall befahl für alle einen Doppelten und verkündete dann, meine Herren, diese unerhört schöne Landschaft zum Truppenübungsplatz zu machen, daraus wird nichts. Tja. Tja. Ja. Ja. Es kam der Zweite Weltkrieg. Dann der Engländer. Ach so. Haben Sie das? Ja. Wieder wurden Übungsplätze verlangt. Wieder empfahl man die Heide. Jetzt gab es aber keinen obersten Naturschützer mehr. Na, ein Glück, oder? Lassen Sie doch das ab. Und so kurften nach 45 plötzlich britische Panzer durch den Totengrund. Das versteht er nicht. Nebenan wäre ja reichlich Platz gewesen. Soltau, Munster, Fallingbostel, Bergen-Belsen. Aber Bergen-Belsen war ja wohl wegen des großen KZs bei den Engländern im Verruf. In Verruf war das. Mir reicht's, ich kann das nicht. Bitte? War in Verruf? Haben Sie das? Komm, ah. Nee. Noch diesen einen Vortrag, die Heide. Das ist sozusagen sein zentrales Nervensystem. Dann, ja, und? Dann schnappen wir ihn. Wie soll das gehen? Nun, das ganze Adenauer war begeistert. Bin begeistert, telegrafiert er mir, als wir ihm ein Konzept für die landesweite Erzüchtigung vorlegten. Mit der Heide als Modell. Ach. Was ist denn das? Ein ekliger... Na, heben Sie den doch mal auf. Im Ernst? Ja, tragen Sie mich sofort als begeistertes Mitglied ein, schrieb mir Adenauer. Ich meine, wollen Sie unbedingt, dass ich... Dass aufschreiben! Ich jetzt... Und bitte einmal Ihre Kulleraugen leuchten lassen. Hm? Wollen Sie nicht? Na gut. Meine Ziele bis zu meinem Tode sind nun diese. Erstens. Verbannung der Erika-feindlichen Birke aus der Heide. Punkt. Zweitens. Verbannung der britischen Panzer. Punkt. Die Umweltschützer überlasse ich meinem Nachfolger. Diese Hampudel richten unglaublichen Schaden an mit ihrer Umweltschützerei. Fräulein Meier, aufschließen! Aufschließen! Ja. Was ist denn das? Ich sehe nichts. Was? Ich bin... Da drüben. Sehen Sie? Hä? Nee. Ein kleiner Vogel. Dort. Ja, gut erkannt. Und dort. Mistkäfer. Und dort. Das sind mehr als 100-jährige Krafteichen, laut Professor Wiebe King. Sagt mir jetzt nichts, dieser Name. Die Eichen dort. Ich weiß, ja. Dort. Bitte vorsichtig mit dem... Was fällt Ihnen ein? Und dort. Herr Alfred C., Sie müssen noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Zeisig. Sprechen Sie Plattdeutsch? Nein. Sie sind doch jung, Sie werden es lernen. Das glaube ich nicht. Ich kann es nicht mehr... Aufschließen, Fräulein Meier! ...notieren. Kommen Sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Hm? Wie lange wollen Sie den Job als Vorsitzender eigentlich noch machen? Sie sind doch immerhin schon 94... 95. Wollen Sie damit sagen, dass ich aufhören soll? Nein, nein, aber... Dann weiter. Den Kampf gegen den Engländer nahm ich gleich zu Beginn meiner Amtszeit als Heidevorsitzender auf. Punkt. 1954 ließen wir 2000 qualifizierte Jugendliche mitten im britischen Panzergelände aufmarschieren. Den Briten schlotterten die Knie. Qualifizierte? Ja, 1956 Räumung der Heideflächen bis südlich Totengrund. Ausrufezeichen. Fazit, am Ende gewinne doch immer ich. Punkt. Ah. Jetzt war die Birkenfrage dran. Bitte? Jetzt war die Birkenfrage dran. Was meinen Sie Schreiben mit... Schreiben Sie. Nachdem sich zeigte, dass weder über die Schlucke noch mit mechanischen Mitteln die Verbirkung der Heide zu stoppen ist, hatten wir keine andere Wahl. Wir mussten eine Birkenkonferenz einrufen. Achtung, Schluck! Stopp! Da. Hören Sie auf! Die haben wir kräftig vermehrt, die Schnucken. Da schauen Sie was. Also weiter. Scheiße. Eine Reihe anerkannter Sachverständiger Persönlichkeiten wurden zu Rundgängen und Gesprächen. Ich denke auch, wir bringen ihn zurück in die Stiftung. Sechs Herren. Soll das gehen? Unabhängig voneinander. Er ist doch ein Mensch mit freiem Willen. Wir können ihn nicht. Eben nicht. Er ist kein Mensch. Hier, er lebt eigentlich gar nicht mehr. Jedenfalls nicht als Mensch. Wie beging? Was? Wo? Er ist ein... Gibt's das so lange? Professor Wiebe King, Altmeister der deutschen Landschaftsarchitekten, der 1913 noch mit Hermann Lönz... Ich weiß nicht, was Sie planen, aber... ...sagte, Heide und Birke sind Feinde. Er ist ein Homunculus. Und die Birke wird immer der Stärkere bleiben. Deshalb muss sie... Homunculus? ...in und an der Heide verschwinden. Und zwar... Ein Zombie. Restlos! Ich habe ihn mit einem Trick zum Leben erweckt. Ausgerüstet mit Axt und Kneifer werden junge Männer den Kampf gegen die fünfjährige Birke aufnehmen. Mir reicht's jetzt wirklich. Die durch Abflug von der Mutterbirke erfolgreich... Hör mir noch ein bisschen zu, ja? ...die Heide angeflogen hat. Stegestan! Professor Höchsen, Altmeister der Pflanzensoziologie... Was ist denn jetzt los? ...Begehungen und Rundgängen... Er spricht halt ein bisschen schneller. Ich hänge an den Bäumen, besonders an den Birken. Das reicht doch jetzt. Und es tut mir in der Seele weh. Wenn ich sage, los. Aber wenn wir die Heide retten wollen, dann müssen die Birken in und an der Heide verschwinden. Dann greifen wir ihn. Raus damit. Sie halten ihn fest und ich knote ihn zusammen. Und? Haben Sie verstanden? Weiter geht's. Wie bitte? Professor Gruppi, hier. Biologe an der Hochschule Lüneburg. Mit dem Kälberstrick. Meine Auffassung zur Birkenfrage kennen Sie. Ich bin beeindruckt. Wir müssen uns von ihr trennen. Entweder Sie oder die Heide. Sind Sie bereit? Anflugbekämpfung? Ja, ist wichtig. Aber nur, wenn gleichzeitig der direkte Anflug durch Birkenbeseitigung gestoppt wird. Auf die Blitze. Rührt euch! Fertig. Fertig. Los! Vorsicht! Mir ist, als ob ich längst gestorben bin. Nachdem wir die Zunge festgenäht hatten, versteckten wir den Getreidehändler in einem Schuppen, in dem noch ein paar alte Runkelrüben lagen. Als wir am späteren Abend dorthin zurückkehrten, um ihn in die Stiftung zu überführen, war er verschwunden. Entweder jemand hatte uns beobachtet und den Homunculus entführt, Oder er hatte selbst einen Trick gefunden, sich zu befreien, und war in die Heide entfleucht. Alfred C. aus dem Leben eines Getreidehändlers. Es spielten Alfred C., Harald Hallgard, Alwine, Hans Kahlert, Dörte Meyer, Bettina Kurt, Erzähler Hermann Bohlen, Kurt Otto Sander, Fiskus Matthias Matschke, Eduard Ingo Hülsmann. In weiteren Rollen Edgar Bessen, Clarisse Cosset, Alberto Fortuzzi, Kathleen Gavlich, Paul Sonderegger und Hannes Stelzer. Ton Andreas Stoffels und Jean-Boris Schimczak. Regieassistenz Christoph Richter, Regie Judith Lorenz und Hermann Bohlen. Produktion Deutschlandradio Kultur mit dem Hessischen Rundfunk 2012.